Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 23. Anfang bis Ende Dezember 1793. Paris, Wohnung d'Anton, Rue Marat, ehemals Rue de Cordelier. Was sind deine Pläne, d'Anton? Ja? Du musst doch Pläne haben. Ich möchte eine Versöhnung mit den Rechten im Konvent. Du meinst, sie könnten dir verzeihen, dass du ihren Kollegen die Köpfe abgeschnitten hast? Camille wird eine Pressekampagne lancieren, in der für Milde geworben wird. Auf lange Sicht will ich einen verhandelten Frieden, eine freie Wirtschaft und die Rückkehr zu einer konstitutionellen Regierung. Es ist ein ehrgeiziges Programm, das sich nicht umsetzen lässt, wenn das Land am Auseinanderfallen ist. Deshalb müssen wir den Ausschuss stärken. Mit Robespierre, aber ohne Collot, Billot, Varenne und Saint-Just. Du hättest dich letzten Sommer nicht aus dem Ausschuss abwählen lassen sollen. Ja, ja. Ich hätte auf dich hören sollen. Nun, zuerst gibt man seine Fehler zu, dann versucht man, sie wieder gut zu machen. Wir haben alle den Fehler gemacht, Hébert als unbekappten Lohnschreiber anzusehen. Und ehe wir es uns versahen, hatte er die Generäle und Minister in der Tasche, vom Pöbel ganz zu schweigen. Es wird Mut erfordern, ihn zu brechen. Und Glück. Und dann wird der Terror beendet? Ja, das ist so weit gegangen. Möchtest du wieder regieren, Georges-Jacques? Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht entschieden, was ich will. Irgendwie bist du nicht mehr der Alte. Das liegt an Robespierre. Er verwirrt mich. Ich habe das Gefühl, dass er sich ständig nach allen Seiten absichert. Tja, halt dir Camille warm. Wenn Camille in Schwierigkeiten gerät, ich meine, in noch größere Schwierigkeiten, wird Robespierre aufstehen und ihn verteidigen müssen. Und das bedeutet, dass er sich festlegen wird. Es ist egal, was Camille tut. Robespierre wird ihm immer aus der Patsche helfen. Der Vorsitzende des Sicherheitsausschusses Wadier über Danton. Wir putzen die anderen weg und heben uns den fetten, gefüllten Steinbutt bis zum Schluss auf. Danton über Wadier. Wadier? Was, der? Wadier? Du, ich sag dir mal was. Was ich mit dem machen werde. Ich werde sein Hirn verspeisen und in seinen Schädel scheißen. Robespierre vor dem Jakobinerclub. Sein zurückhaltender Vortragsstil, die willkürlichen Pausen, die in keinem Sinnzusammenhang mit dem Gesagten stehen, sind mittlerweile zu einer erprobten Technik mit hypnotischer Wirkung geworden. Danton, man beschuldigt Sie, in die Schweiz emigriert zu sein mit der Ausbeute Ihrer Korruption. Es gibt sogar Stimmen, die behaupten, Sie stünden an der Spitze einer Verschwörung mit dem Ziel, den neunjährigen Dauphin zu intronisieren und sie zum Regenten zu machen. Nun habe ich Dantons politische Ansichten stets sehr genau verfolgt, denn wir sind durchaus nicht immer einer Meinung. Sehr genau und manchmal auch voller Feindseligkeit. Es ist wahr, dass er erst spät Dumouriez verdächtigte, dass er sich gegenüber Brissot und dessen Komplizen alles andere als unversöhnlich zeigte. Aber muss ich aus der Tatsache, dass wir nicht immer übereinstimmen, schließen, dass er sein Land verraten hat? Meines Wissens hat er seinem Land stets mit größtem Eifer gedient. Wenn Danton hier auf der Anklagebank sitzt, dann sitze ich auch dort. Wer etwas gegen Danton hervorzubringen hat, möge dies jetzt tun. Sie mögen sich erheben, jene, die patriotischer sind als wir. Paris, Wohnung Camille de Moulin, Rue Marat, ehemals Rue de Cordelier. Wenn Sie ein paar Minuten Zeit für mich hätten, Lucille. Fouquier Tinvis Auftreten macht deutlich, dass er keine Zeit zu verschwenden hat. Verwandtschaftliche Gefühle, Sie wissen schon. Ach ja? Darf ich mich setzen? Ein bedauerlicher Zwischenfall. Was ist passiert? Ihm ist nichts zugestoßen. Nicht in dem Sinne, wie Sie es befürchten. Also weiter? Sie erinnern sich doch an den Namen Barnave, meine Liebe? Ja. Er war Abgeordneter in der Nationalversammlung, saß einige Zeit im Gefängnis. Heute haben wir ihn guillotiniert. Er hatte geheime Beziehungen zu Marie Antoinette. Ich kannte ihn. Wussten Sie von der Zuneigung, die Ihr Gatte für diesen Verräter empfand? Bitte führen Sie sich hier nicht auf wie vor Gericht. Ich sitze nicht auf der Anklagebank. Ich wollte Sie nicht ängstigen. Das tun Sie nicht. Dann entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin. Aber es ist erwiesen, dass Barnave ein Verräter war. Was soll ich dazu sagen? Verrat ist Treubruch. Es muss also vorher ein gewisses Vertrauen bestanden haben. Gegenseitige Anerkennung. Ihr Mann konnte Barnave offenbar nicht in den Tod gehen lassen, ohne vorher noch mit ihm zu sprechen. Er ist in die Conciergerie gekommen, als Barnave gerade auf den Schinderkarren steigen sollte. Ich war außer Hörweite und bin es tunlichst auch geblieben. Aber es ist mir nicht entgangen, dass die angemessene Bestrafung dieses Verräters ihren Mann mit Kummer und Schmerz erfüllte. Darf man denn nicht Kummer und Schmerz über den Tod eines Mannes zeigen, den man aus glücklicheren Zeiten kennt? Bürger Fouquier? Gibt es ein Gesetz, das so etwas verbietet? Ich habe gesehen, wie sie sich umarmten. Ich konnte nicht umhin, es zu sehen. Natürlich habe ich das in keiner Weise gedeutet. Es geht nicht darum, was erlaubt oder verboten ist. Verstehen Sie? Es geht darum, wie etwas wirkt. Eine solche Freundschaftsbezeugung gegenüber einem Verräter wird von vielen Leuten zwangsläufig in einer bestimmten Weise gedeutet werden. Haben Sie kein Herz? Ich tue meine Arbeit, meine Liebe. Also, richten Sie meinem Vetter von mir aus, dass seine Haltung sehr gefährlich ist. Was immer er irrigerweise empfinden mag, er kann es sich nicht leisten, seine Gefühle so hemmungslos zur Schau zu stellen. Warum sollte er seine Anteilnahme verbergen? Weil er damit seine Freunde gefährdet. Falls diese Freunde ihre Politik verändern wollen, würden sie das zweifellos lieber selbst kundtun. Es kann gut sein, dass sie das in nicht allzu ferner Zukunft auch tun werden. Es sollte mich wundern, wenn Sie mit einer Stimme sprechen. Jegliche Mäßigung des Terrors wird den Ausschuss spalten. Und der Ausschuss hält alles zusammen. Die Staatseinnahmen, die Armeen, die Nahrungsversorgung. Die Zusammensetzung des Ausschusses könnte verändert werden. Ist das Dantons Plan? Spionieren Sie für irgendjemanden? Ich bin niemandes Agent. Oh. Ich vertrete allein das Gesetz. Alle Verschwörungen gehen durch meine Hände. Natürlich existiert der Ausschuss in erster Linie wegen des Krieges. Und das heißt, Danton wolle Frieden. Auch Robespierre will Frieden. Schon immer. Aber können sie zusammenarbeiten? Robespierre würde verlangen, dass Lacroix und Fabre geopfert werden. Danton wäre nicht bereit, mit Saint-Just zusammenzuarbeiten. So ist das. Einander zu rühmen ist ja schön und gut. Aber warten wir mal ab, wie Sie zurechtkommen, wenn auf das Rühmen das Handeln folgen muss. Was würden Sie meinem Mann denn raten? Ich meine, mal angenommen, er wäre geneigt, Ihren Rat anzunehmen. Ich glaube, ich würde ihm raten, genau das zu tun, was Robespierre sagt. Nicht weniger und ganz gewiss nicht mehr. Er küsst sie auf die Wange, wie ein Onkel ein kleines Mädchen küsst. Konzentrieren Sie sich darauf, zu überleben, meine Liebe. So wie ich. Später, abends. In der Wohnung arbeitet Camille bei schlechtem Camille, Licht. Camille, ja, reicht's. Oh, bitte. Du lebst von Alkohol und drei Stunden Schlaf pro Nacht. Du verdirbst dir die Augen. Schau mal, eine Zeitung. Du machst es also wirklich? Mhm. Ich sollte es wohl eher eine Serie von Pamphleten nennen. Pamphleten? Ja, denn ich werde der einzige Autor sein. Dizen druckt sie für mich. Dizen? Mhm. Aber du hast doch letztes Mal... Moment. Mhm. So. Schau mal, der Text ist nicht wirklich polemisch, aber er wird einen weiteren Rückschlag für Dantons Verleumder darstellen. Außerdem, wird er den Weg für Gnadengesuche vor Gericht und die Freilassung einiger Verdächtiger bahnen. Aber Camille, wirst du das wirklich wagen? Natürlich, wenn Robespierre und Danton mich unterstützen. Ich habe ihm bisher nichts von Fouquiers Besuch erzählt. Robespierre ist einfach vorsichtig. Man muss ihm nur ein bisschen nachhelfen. Was hat er wegen der Barnave-Affäre zu dir gesagt? Ach, es gibt keine Barnave-Affäre. Wie? Ich fand es verkehrt, ihn hinzurichten. Das habe ich Max auch gesagt. Und was hat Max gesagt? Ich glaube, er hat es verstanden. Die Auflage soll 50.000 Stück betragen. Paris, Wohnung Camille de Moulin. Louise Danton ist einsam, auch wenn sie es nicht zugibt. Angélique hat die Kinder für ein paar Tage zu sich genommen. Dantons Antwort auf ihre mangelnde Auslastung ist: Geh dir was Schönes kaufen. Louise sitzt Tag für Tag bei mir im Salon und zupft auf ihre Gitarre herum. Ich glaube, ich bin für Gitarrenspiel völlig unbegabt. Du solltest dich richtig konzentrieren, wenn du spielst, und dich an die einfacheren Stücke halten. Ich hab gut reden. Ich mache ja selbst auch nichts mehr. Stimmt. Früher bist du nachmittags auch auf den Ausstellungen oder Konzerte gegangen. Aber jetzt sitzt du nur noch da und liest oder schreibst Briefe. Um 4 kommt Camille mit einem Stapel Blätter herein. Er setzt sich vor dem Kamin auf den Boden. Lucille greift nach den Blättern und beginnt zu lesen. Das ist sehr gut. Ich glaube, das wird das Beste, das du je geschrieben hast. Aber möchtest du es lesen, kleine Louise? Es stehen ein paar nette Dinge über deinen Mann drin. Ich möchte ja gern am politischen Geschehen Anteil nehmen. Aber er will das nicht. Er will bloß deine dummen Vorurteile nicht hören. Um 5 kommt Robespierre. Hallo, Bürgerin Danton. Er begrüßt sie, als wäre sie eine Erwachsene. Er küsst mich auf die Wange und streicht Camille über den Kopf. Sag dem Drucker, dass er mir die Fahnen schicken soll, sobald sie fertig sind. Camille, normalerweise würde ich das Manuskript ja lesen, aber ich habe nicht die geringste Lust, mich mit deiner Klaue abzumühen. Wann erscheint die zweite Ausgabe? Ich hoffe, dass alle 5 Tage eine erscheint. Am 5. Dezember, also 15. Primär, dann am 10. Dezember, dann zum ehemaligen Weihnachtstag und so lange, bis das Ziel dann erreicht ist. Zeig mir alles, ja? Ich möchte nicht, dass du mir Dinge in den Mund legst, die ich nicht gesagt habe und mir Ansichten unterschiebst, die ich nicht vertrete. Wie soll die Zeitung heißen? Ich dachte an Le Vieux Cordelier. Diesen Ausdruck hat Georges Jacques mal gebraucht. Wir alten Cordeliers, hat er gesagt. Ja, das ist gut. Weil es die neuen Cordeliers, Hébert's Leute, klar in ihre Schranken weist. Die alten Cordeliers dagegen, die wussten, was für eine Art von Revolution sie wollten. Und sie haben etwas riskiert, um sie herbeizuführen. Ja. Die frühen Tage der Revolution kamen uns gar nicht so heroisch vor, aber im Rückblick, da stellt sich das ganz anders dar. War das auch die Ära, als man sie die Kerze von Arras genannt hat, Bürger Robespierre? Die Ära? Das Kind redet, als ging es um die Zeit von Louis XIV. Das hat dir wohl dein Mann erzählt. Oh ja, von selbst weiß ich gar nichts. Camille blickt mich an, als wolle er sagen. Sollen wir sie jetzt gleich erwürgen oder erst später? Ja, so war es. Ich wurde deshalb so genannt, weil Mirabeau die Fackel der Provence hieß. Der Gedanke dahinter war, mir unter die Nase zu reiben, wie unbedeutend ich bin. Ich merke schon, dass Sie nicht gern daran erinnert werden. Es tut mir leid. Ich wollte keinen Anstoß erregen. Camille, merkt ihr jetzt, was ich sage? Geh behutsam zu Werke. Wir dürfen die Macht des Tribunals nicht einschränken. Die Regierung muss stark sein, sie darf nicht zaudern. Was sollen die Patrioten an der Front sonst denken? Eine starke Armee verdient es, eine starke Regierung im Rücken zu haben. Unser Ziel muss Einigkeit sein. Einen Thron umstürzen kann man mit Gewalt, aber um eine Republik aufrechtzuerhalten, da braucht es Besonnenheit. Max geht. Und Camille sagt zu Louise... So, du gehst jetzt nach Hause und zu deinem Mann sagst du, dass er dich verprügeln soll. 14e Primär, 4. Dezember. Dekret des Nationalkonvents. Der Ministerrat, die Minister, Generäle und alle verfassten Organe werden unter die Aufsicht des Wohlfahrtsausschusses gestellt. Nunmehr ist eine Kriegsdiktatur an der Macht. 15e Frimaire, 5. Dezember. Auf die alten Cordeliers. Möge die zweite Ausgabe... Ausgabe ebenso viel Anklang finden wie die erste. Danke. Mit einem so großen Erfolg hatte ich nicht gerechnet. Als hätten die Leute darauf gewartet. Der Abgeordnete Philippot, einer jener geheimnisvollen Abgeordneten, die ständig auf kommissarischer Mission sind, weshalb er ihn bis letzte Woche kaum wahrgenommen hat, beugt sich vor und tätschelt seine Hand. Es ist eben einfach großartig. Sie können das Herz anrühren. Mirabeau hat einmal gesagt, die Revolution ist eine Hure, die sich gern auf einem Bett aus Leichen nehmen lässt. Übrigens, wussten Sie, dass Dessart verhaftet worden ist? Im Wohlfahrtsausschuss hält Robespierre Philippots kleine Denkschrift in der Hand. Der Abgeordnete Philippot, zurück von seiner Mission, kritisiert die Kriegsführung. Die Befehlshaber in der Vendée sind diejenigen, die Hébert in der Tasche hat. Und es ist legitim, sie zu verdächtigen. Mit Ausnahme von Westermann, der ein Freund Dantons ist. Dummerweise hört Philippot an dieser Stelle nicht auf. Er erhebt Anschuldigungen gegen den Ausschuss, weil dieser letztlich für den Krieg verantwortlich ist. Offenbar ist der Abgeordnete Philippot der Ansicht, der Krieg wäre schon längst vorbei, wenn ihn nicht bestimmte Leute in Gang gehalten hätten, um sich zu bereichern. Und aus Lyon werden uns Geschichten über das Treiben unseres Freundes Collot zugetragen. Angeblich hat er seinen Auftrag, die Rebellen zu bestrafen, so verstanden, dass er das Volk abschlachten soll. 4 Jahre Revolution, Bürger. Und überall die gleiche Gier und Engstirnigkeit, der gleiche Egoismus, die gleiche Indifferenz gegenüber dem Leid anderer, der gleiche teuflische Blutdurst. Ich begreife die Menschen einfach nicht. Ich wüsste nicht, warum ich Beifall für die dritte Ausgabe erwarten sollte. Jeder hätte sie verfassen können. Es ist eine Art Übersetzung. Ich habe Tacitus gelesen, über die Regentschaft von Kaiser Tiberius. Ich hatte schon zu Dessart gesagt, dass es damals genauso zuging wie heute. Unser Leben sieht heute genauso aus, wie der Chronist es beschrieben hat. Ganze Familien werden vom Henker ausgelöscht. Männer legen Hand an sich, um nicht wie gewöhnliche Verbrecher durch die Straßen geschleift zu werden. Männer denunzieren ihre Freunde, um die eigene Haut zu retten. Die Korrumpierung alles menschlichen Gefühls. Die Herabwürdigung von Mitleid zu einem Verbrechen. Paris, abends, auf einer Brücke über die Seine. Nun, da Worte als Verbrechen gegen den Staat gelten konnten, war es nur noch ein kleiner Schritt dahin, auch Blicke, Trauer, Mitleid, Seufzer, ja selbst Schweigen als Straftaten zu behandeln. Es war ein Verbrechen gegen den Staat, dass einer von Cassius' Nachfahren in seinem Haus ein Porträt seines Ahnen hängen hatte. Marmercus Caurus beging ein Verbrechen, als er eine Tragödie schrieb, in deren bestimmte Verse eine versteckte Bedeutung haben konnten. Es war ein Verbrechen gegen den Staat, dass die Mutter des Konsuls Furius Geminus den Tod ihres Sohnes betrauerte. Wer selbst dem Tod entgehen wollte, musste sich über den Tod eines Freundes oder Verwandten freuen. Ein Bürger ist beliebt, er könnte eine Fraktion bilden, verdächtig. Er versucht, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen, verdächtig. Du bist reich, verdächtig. Du bist allem Anschein nach arm, bestimmt verbirgst du etwas, verdächtig. Du bist melancholisch, wahrscheinlich bedrückt dich die Lage der Nation. Verdächtig. Du bist fröhlich, du freust dich wohl über irgendeine nationale Katastrophe. Verdächtig. Du bist Philosoph, Redner, Dichter. Verdächtig. Das hast du mir nicht gezeigt. Ich habe dir nichts verheimlicht. Du hast den Tacitus selbst im Regal stehen. Camille, das ist hinterhältig. Du musst zugeben, dass es passt. Wäre dem nicht so, dann wäre die Öffentlichkeit nicht so darauf angesprungen. Ja, es ist ein Porträt unseres derzeitigen Lebens. Und das hältst du ganz Europa vor Augen? Hättest du dich nicht zurückhalten können? Willst du zum Lieblingsautor des Kaisers werden? Willst du eine Glückwunschadresse von Mr. Pitt? Ein Feuerwerk in Moskau? Oder Toasts auf deine Gesundheit in den Emigrantenlagern jenseits des Rheins? Was machen wir hier auf der Brücke? Es ist kalt. Ich möchte lieber draußen mit dir reden. Drinnen kann man nichts geheim halten. Du bist besessen von der Angst vor Verschwörung. Willst du auch Backsteinmauern und Türpfosten guillotinieren? Ich bin von überhaupt nichts besessen. Außer vielleicht von dem Wunsch, das Beste für unser Land zu tun. Dann beende den Terror. Du hast die moralische Führung. Wenn es jemand tun kann, dann du. Damit um uns herum die Regierung zusammenbricht. Der Ausschuss zu Fall kommt. Das kann ich nicht machen. Es ist so riskant. Besetz den Ausschuss um. Mehr verlange ich gar nicht. Mit Collot und Saint-Just solltest du nicht zusammenarbeiten. Willst du, dass es zu einem Aufstand kommt? Ja, wenn es sein muss, ja. Ist das das, was Danton will? Noch mehr Gewalt. Max, was meinst du eigentlich, was Tag für Tag auf der Place de la Révolution geschieht? Mir ist lieber, wir opfern Aristokraten als einander. Meine Loyalität, die gilt der Revolution und den Männern, die sie angefangen haben. Wozu haben wir die Revolution denn gemacht? Ich dachte, um uns von der Tyrannei zu befreien, aber wir leben in einer Tyrannei. Sag mir, wann es je eine schlimmere gegeben hat. Menschen haben aus Machthunger gemordet, aus Habgier, aus Blutdurst. Aber zeig mir eine andere Diktatur, die mit Effizienz tötet, die Tugend preist und über offenen Gräbern die Banner ihrer Abstraktionen schwenkt. Wir behaupten, alles, was wir tun, diene dem Erhalt der Revolution. Aber in Wirklichkeit ist die Revolution nur noch ein beseelter Kadaver. Ja, stimmt alles, was du sagst. Aber ich weiß nicht, wie ich vorgehen soll. Hérault de Séchelles kommt Mitte Dezember aus dem Elsass zurück. Seine Arbeit ist getan. Die Österreicher befinden sich auf dem Rückzug und die Grenze ist gesichert. Saint-Just soll ein, zwei Wochen später folgen, von Ruhm umweht. Hérault geht zu Danton. Doch Danton ist nicht zu Hause. Er hinterlässt eine Nachricht und bittet um ein Treffen, doch Danton erscheint nicht. Er will Robespierre besuchen und wird von den Duplays abgewiesen. Er stellt sich im Tuilerienpalast ans Fenster, um den Weg der Todeskarren zu verfolgen. Und manchmal geht er ihnen nach und mischt sich am Ziel und das Volk. Er sieht Männer und Frauen ausrutschen und vornüber ins Blut ihrer Freunde fallen. Sieht, wie die Henker sie an ihren gefesselten Armen wieder hochzerren. Er sieht, wie triefende Köpfe hochgehalten werden, damit die Meute sie anbellen kann. Warum zwingen Sie sich, das alles mit anzusehen? Ich lerne, wie man stirbt. Am 29 Frimaire, dem 19. Dezember, erobert die republikanische Armee Toulon zurück. Der Held der Stunde ist ein junger korsischer Artillerieoffizier namens Buonaparte. Drei Tage später, am 2. Nivose, dem 22. Dezember, zerreiben Regierungstruppen die Überreste der Rebellenarmee in der Vendée. Bewaffnete Bauern gelten als Vogelfreie, die sofort zu erschießen sind. Es folgt eine blutige Menschenjagd in Feldern, Wald und Sumpf. Gehst du nicht in den Ausschuss? Rue Saint-Honoré, 366. Haus Duplay, Kammer Robespierre. Bitte rede mit mir. So schlimm kann es doch nicht sein. Ich habe gerade die vierte Ausgabe des Vieux Cordelier gelesen. Deine Augen sind rot. Du hast geweint. Ich werde namentlich angesprochen. Hier, lies. Robespierre, du bist mein alter Schulkamerad und du erinnerst dich zweifellos an das, was Geschichte und Philosophie uns gelehrt haben. Die Liebe ist stärker und beständiger als die Angst. Mit deinem Antrag in der Sitzung vom 30. Primär bist du diesem Gedanken sehr nahe gekommen. Vorgeschlagen wurde ein Gerechtigkeitsausschuss, der die Urteile des Tribunals überprüfen und die Fälle der auf Verdacht Inhaftierten untersuchen soll. Aber warum sollte Gnade in der Republik als Verbrechen gelten? Die Sprache, sie ist so klar. Keine Schnörkel, keine Effekthascherei, kein Sprachwitz. Er meint jedes einzelne Wort. Lass die 200.000 inhaftierten Bürger frei, die du als Verdächtige bezeichnest. In der Menschenrechtserklärung ist eine Festnahme auf Verdacht nicht vorgesehen. Du scheinst entschlossen zu sein, die Opposition mit Hilfe der Guillotine auszulöschen. Die einzigen Feinde, die in eurer Mitte noch existieren, sind zu krank oder zu feige, um zu kämpfen. Die Tapferen und Fähigen sind ins Ausland geflohen oder in Lyon oder der Vendée ums Leben gekommen. Glaub mir, würdest du einen Gnadenausschuss einrichten, stünde der Friede auf festeren Füßen und Europa würde in die Knie gezwungen. Sie versuchen, dich zum Handeln zu zwingen. Da steckt Danton dahinter. Weißt du, als wir noch Kinder waren, da habe ich zu Camille gesagt, jetzt ist alles gut, ich kümmere mich um dich. Ich weiß nicht, was ohne mich aus Camille geworden wäre. Oder ohne ihn aus mir. Aber jetzt seid ihr keine Kinder mehr. Er ist zu Danton übergelaufen. Ja, Danton ist nicht mein Feind. Er ist ein Patriot und ich habe meinen Ruf für ihn aufs Spiel gesetzt. Aber was hat er die letzten 4 Wochen getan? Ein paar Reden hat er gehalten, großtönende Worte. Er hat nichts riskiert, nichts. Er hat meinen armen Camille in den Ofen geworfen und jetzt stehen er und seine Freunde davor und wärmen sich die Hände. Er impliziert, dass der Ausschuss seine Macht missbraucht hat. Offenbar betrachten Danton und seine Freunde sich als Alternative zur Regierung. Ich wünschte, Marat wäre noch am Leben. Wie weit ist es mit mir gekommen, dass ich mir das wünsche? Auf ihn hätte Camille gehört. Das ist Ketzerei. Die Jakobiner werden Camille ausschließen. Das werde ich verhindern. Wie bitte? Ich sagte, das werde ich verhindern. Dafür werden sie dich verantwortlich machen. Glaubst du wirklich, du kannst ihn schützen? Ihn schützen, mein Gott. Mein Gott, vor dieser Geschichte wäre ich jederzeit für ihn in den Tod gegangen. Aber jetzt habe ich das Gefühl... Naja. Vielleicht habe ich ja eine Pflicht, am Leben zu bleiben. Eine Pflicht? Wem gegenüber? Naja, gegenüber dem Volk. Für den Fall, dass alles noch schlimmer kommt. Du hast die Pflicht, am Leben zu bleiben. Am Leben und an der Macht. Nächste Woche wird Saint-Just hier sein. Er wird keine Ausflüchte akzeptieren. Nee, er wird auch keine Ausflüchte zu hören bekommen. Ich kenne Camille. Er ist stärker, als man das denkt. Nicht sichtlich, nicht augenscheinlich, nein, aber glaub mir, ich kenne ihn. Wirst du zu ihm gehen? Jetzt? Nein. Danton wird bei ihm sein. Wahrscheinlich feiern sie. Ja. Warum auch nicht? Ich weiß, die Herrschaft des Aberglaubens ist vorbei, aber heute ist immerhin Weihnachten. Der Gerechtigkeitsausschuss, den Robespierre vorgeschlagen hat, fällt am nächsten Tag Collots revolutionärer Gründlichkeit zum Opfer. Er erklärt dem Wohlfahrtsausschuss in Robespierres Anwesenheit klipp und klar, das sei von Anfang an eine dumme Idee gewesen. In dieser Nacht kann Robespierre nicht schlafen. Das ist keine Niederlage gewesen, sondern eine Demütigung, worüber er da brütet. Er kann sich nicht daran erinnern, dass man sich jemals über einen ausdrücklichen Wunsch von ihm hinweggesetzt hat. 3-mal steht er auf, um sich zu vergewissern, dass die Tür verschlossen ist, der Riegel vorgeschoben, der Schlüssel im Schloss umgedreht. Die Dunkelheit wabert, verblasst, die Straße draußen scheint von Schatten bevölkert. Unter der Herrschaft von Kaiser Tiberius, die Geister Verstorbener bitten mit tönernen Gesichtern um Einlass.